Wir mit dem Kontrabass. Wir saßen auf der Straße und erzählten nicht das. Da kommt die Polizei, ja, was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Und auf Ruhe! Oh, schon unser Mut im Kontrabass. Soßen und das Rosso und uns holen sich Brot. So kommt der Polo zu Jungs aus dem Dorf. Oh, schon unser Mut im Kontrabass. Und auf ihn! Ries, wie sie mit den Kindern ließ. Ries, mit den Kindern ließ. Ries, mit den Kindern ließ. Die Kinder fielen sie, wie sie ihm ließ. Ries, wie sie mit den Kindern ließ. Und du! Oh, schon unser Mut im Kontrabass. Soßen und das Rosso und uns holen sich Brot. Da kommt der Polo zu Jungs aus dem Dorf. Oh, schon unser Mut im Kontrabass. Da kann der Polizei, aber was heißt denn das? Da ist schon langsam mit dem kein Treibeis.